Einen gar wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist Dienstag, der 19.09.2017. Es ist 20 Uhr und eine Minute. Wir fangen jetzt an mit der Sitzung des Team Polgef. Momentan ist noch eine recht überschaubare Anzahl an Teilnehmern da. Das liegt vermutlich daran, dass am kommenden Sonntag Bundestagswahl ist. Und viele Menschen ganz, ganz andere Dinge zu tun haben. Wir machen das jetzt mal trotzdem und schauen mal zu, was so rüberkommt. Ja, da hätten wir also den Tagesordnungspunkt 0. Da habe ich ja so einiges reingeschrieben, weil ich ja auch jetzt eine ganze Weile nicht da war. Dazu dann weiter unten mehr. Ich habe da ein paar Fragen. BER und Volkstrojaner gehen als ständige Punkte ins Protokoll oder sollen die nur bei Bedarf mit eingefügt werden? Kann mir hier jemand Näheres erläutern? Jürgen vielleicht? Ich kann dir das erläutern, ja. Also es reicht mir völlig, wenn du sagst, es soll ständig rein, oder? Nein, das waren zwei Punkte, die wir in den letzten dreimal hatten, weil das so Kampagnen waren, die hochgekommen waren und dann haben wir die vor der Wahl reingenommen. Ich denke nicht mehr, dass wir die nach der Wahl benötigen, immer, wobei über den Volkstrojaner wahrscheinlich nochmal gesprochen wird nach der Wahl, auf jeden Fall von mir. Gut. Weitere Wortmeldung, da ich ja die Sitzung auch ein bisschen begleitet habe. Es war schon angedacht, dass auch BER als Erfolgstrainer weiter betrachtet werden, weil man gesehen hat, hier kann man Kampagne fahren und auch gerade BER auch weiterlaufen wird. Und das war auch, ist auch mit Berlin vereinbart, läuft über den Bundestagswahlkampf hinaus. Okay, Kiddings, dann packen wir das jetzt fix ins Protokoll, also ins Template, oder machen wir das bei Bedarf mit rein? Ich würde vorschlagen, schreibt es einfach rein. Wenn es mal nicht zu berichten ist, dann weißt du, es gibt. Nächstes Thema. Alles klar, sei so nett und schreib mir das mal eben ins Protokoll. So, dann habe ich als zweiten Punkt, weil ich nämlich tatsächlich jetzt noch ein paar Leute nachgetragen habe, ein bisschen was umgebogen habe, etc., was wollen wir denn bitte schön jeweils reinschreiben zu den jeweiligen Teilnehmern? Namen, Wikilinks und Twitter-Accounts, so alles vorhanden? Oder nur Namen und Twitter-Accounts oder wie jetzt? Ich bitte freundlichst um Rückmeldung. Okay, wir machen nur Namen und Twitter-Accounts. Thomas, schreibst das mal eben rein. So, dann habe ich den Volker Widor nachgetragen und die Lisa mit der Flüchtlingsbeauftragung. Wenn noch etwas geändert werden muss oder soll, dann bitte auf jeden Fall melden und hier oben dazu schreiben. Dann geht's jetzt in die laufenden Projekte. Bundesweite Themenwochen gehen nach der Bundestagswahl weiter. Im Bundestagswahlkampf ist nichts Weltbewegendes mehr. Jürgen, erzähl mal. Ja, es ist in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche nichts Weltbewegendes mehr passiert. Waren alle ziemlich am Anschlag, das hat man gemerkt. Und zurzeit beantworten wir noch einzelne Anfragen. Und der Volkstrojaner ist also relativ schnell von der Presse eingestellt worden oder umgedreht worden, was wir ja auch vorhatten. Ja, hätte noch ein bisschen länger laufen können. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Aber so war es auch okay. Okay, ich habe dann noch mal eine Rückfrage dazu. Es gab ja offensichtlich ein bisschen Kummer und Herzeleid mit unserem ja, Designer, Hauptbeauftragten, Werbung, sprich Elias, was war denn da bitte los? Da waren mehrere Sachen. Das Problem war einfach auch, dass Elias immer komplett am Anschlag gearbeitet hat. Das andere Problem war einfach, dass wir keine Person hatten. Selbst ein Dreierteam von der Wahlorga war nicht in der Lage, Elias immer zu folgen und einzubremsen oder ihm auch zu unterstützen. das gab einfach Probleme und irgendwann mussten wir auch mal Dinge entscheiden und so, die Elias halt nicht ganz gefallen haben. Das bedeutet, wir haben auch schon mal mit Personen geredet, die, damit es einfach vorwärts ging und nicht immer über eine dritte Person, sondern direkt. Und das habe ich also auch mal gemacht. Wir haben uns aber abgesprochen immer und ich habe dann auch mal Personen angerufen. Das hat Elias halt nicht so gut gefallen. Okay, vielen Dank. Ich habe eine Wortmeldung von Bastian. Ja, du warst eben so schnell. Guten Abend. Zu diesem Top 0 mit dem Wiki-Namen Tralala Hauptsache. Wir schreiben hier zumindest zum Teil Wiki-Syntax. Das macht ja nur Sinn, wenn diese ganzen schönen Pads mal in ein Wiki übertragen werden. Passiert das? Denn dann macht es mit dem Wiki-Link ja einen Sinn. Im Grunde genommen sollte das passieren. Das Problem ist, dass wir personell ein bisschen schwach auf der Brust sind, wie du weißt. Aber im Grunde genommen, ja, schreiben wir das ins Wiki-Syntax, eben weil wir es ins Wiki stellen wollen. Ich glaube, es ist schon länger nicht mehr passiert. Gut, dann macht es aber nach wie vor Sinn, dann die Benutzernamen dazu zu führen, weil nicht jeder kennt da jeden. Und ich habe das schon bei der Bupress da angeboten, wenn ich eine Eckviertelstunde habe und den Ort gefunden habe, wo es hin soll, werde ich das mal ein bisschen nachbearbeiten und da einfach mal hochschmeißen. Alex, du bist ja die Vertretung von Bundesseite her heute. Ich wäre sehr dafür. Was sagst du? Ja, wäre ich auch dafür. Bastian, mach. Vielen Dank. Gut, ich suche mir dann einen geeigneten Ort. Irgendwo muss ja der alte Kram auch sein, oder? Ja, muss irgendwo sein. Aber frag mich jetzt um Gottes Willen nicht wo. Ja, das frage ich nicht. Keine Sorge. Ich danke dir recht herzlich. Okay. So, wo war ich? Bundestagswahlkampf. Ja, Piratenradio. Gibt es zum Werbeblock, der sowieso im Protokoll steht, noch was dazu zu sagen? Oder sollen wir es einfach so lassen? Nein, es gibt einen Werbeblock und da gibt es noch eine Unterteilung, nämlich nächste Ereignisse. Und die wären vielleicht interessant. Da gibt es am Donnerstag einen Videovortrag Energiepolitik, der ist auch interaktiv, weil es über Open Meetings läuft. Also wer sich relativ einfach einen Open Meetings Zugang besorgt, der kann dann da mitdiskutieren, notfalls auch mit Bild, wenn er so möchte, oder eben den Stream hören. Das ist am Donnerstag 20 Uhr. Und am Freitag, 21.30 Uhr, gibt es den zweiten BGE-Talk als Talkshow oder Talkrunde mit Musik. Da haben wir sogar ganz hochkarätige Gäste. Also wer ein bisschen Lust hat, kann da auch gerne zuhören. Und der ist dann auch auf dem Technik-Mumble zu hören, wer mit diesen komischen Flash nicht zurechtkommt. Wunderbar. Habt ihr Fragen dazu? Das hört sich doch überhaupt nicht so an. Dann gehen wir weiter zu den jungen Piraten. Da haben wir die Lunar Eclipses da, die schon fleißig Dinge reingeschrieben hat. Erzähl. Ja, wir waren auf der FSA Berlin, rettet die Grundrechte in Karlsruhe. Und da hatten wir einen Redebeitrag von Blueblatt, Lea. Ja, die Bundesgeschäftsstelle soll jetzt möglicherweise bald wandern, naja, wahrscheinlich wandern, nach Berlin. Wir wollen jetzt die BMV anfangen zu planen, die vermutlich parallel zum Bundesparteitag stattfinden soll. Also vermutlich. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir ein Konzept ausarbeiten wollen, gemeinsam mit unserer Basis. Ja. Und das war es auch im Großen und Ganzen von uns schon. Alles klar, herzlichen Dank für deinen Bericht. Habt ihr Fragen? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir beim BER. Da steht erstmal nichts Neues. Recherche bezüglich bestimmter Technik dafür ist noch am Laufen. Gibt es da noch Zusätze zu machen? Auch das hört sich nicht so an. Somit wären wir beim Volkstrojaner. Da steht jetzt Feedback Doppelpunkt. Gibt es Feedback? Möchte jemand Feedback geben? Mache ich mal, wenn ich als erstes mal vorkomme. Ich sag mal, ich bin erstmal froh, dass die Idee entstanden war und sie ist, glaube ich, vielleicht, ich könnte mich in Erwägung ein bisschen anschließen, sie hätte wirklich länger laufen dürfen. Aber ich glaube, sie hat das Ziel erfüllt und wir sollten also solche Dinge auch zukünftig noch öfters machen, weil das richtig schöne politische Aktionen sind, wo man auch mal wirklich zeigen kann, was manchmal wirklich von der Bundesregierung so durchgetrieben wird. Okay, vielen Dank. Europawahlen, da sehe ich jetzt gerade den Adam nicht. Gibt es da schon was? Den darf ich wieder vertreten. Einfach nur hatte der Werbeblock freundlicherweise nächste Woche Dienstag um 22 Uhr ist die nächste Sitzung. Die Länder sind gerne aufgerufen, auch ihre Teilnehmer mal zu bestimmen, die da auch mitarbeiten, weil Orga will frühzeitig anfangen und je früher, desto besser. Deswegen nach der Bundestagswahl ist vor der Europawahl. Sehr schön, vielen Dank. Ich bitte um Mails an die jeweiligen politischen Geschäftsführer bzw. Vorstände und du schreibst das dann ja sicherlich auch noch ins Pad. Gut, damit wären wir bei den Polgef-Berichten. Christos kann heute nicht, dafür haben wir den Alex da und begrüßen ihn sehr herzlich und freuen uns. Erzählen. Einen wunderschönen guten Abend. Gerichte hätte auch gepasst, ja. Kurz zum Bund. Wir sind eigentlich in den Vorbereitungen zum Bundestagswahlkampf läuft. Wir sind in Vorbereitung für unseren Bundesparteitag in Regensburg. Ich mag da jetzt noch nicht mehr zu sagen, bis nicht alles dingfest ist, aber die Vorbereitungen laufen. Ansonsten kann ich momentan eigentlich nicht großartig mehr berichten, weil wir hier momentan im Bremerhaven auf dem Zahnfleisch stehen wegen dem Bundestagswahlkampf. Ich trage das gleich auch ein, aber wir haben wirklich wenig Manpower. Es ist halt schwierig. Ja. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich auch nicht so an. Damit wären wir bei Baden-Württemberg und Uwe Meyer. Herzlich willkommen. Erzähl. Ja, wir hatten am Samstag eine Aktion, wo wir das Wahlplakat Mutti muss nicht alles wissen nachgestellt haben, wo wir ja Michi, der heute verhindert ist, in einem Nude-Suit auf eine Kloschüssel gesetzt haben, mitten auf der Königstraße. Das kam ganz gut an. Leider war das Wetter richtig scheiße, deshalb, war ein bisschen nachteilhaft. Die Aktion war mit 1900 Interaktionen auf Facebook, ohne dafür zu bezahlen, die erfolgreichste seit 1,5 Jahren online. Wir wollen das dieses Wochenende nochmal machen, hoffen, dass diesmal auch Durchlaufpublikum ein bisschen mehr ankommt, dadurch, dass dann, also hoffentlich das Wetter nicht mehr so schlecht ist. Davon abgesehen hatten wir noch den Pirate Rave in Heidelberg, über den ich aber nichts Genaueres berichten kann. Herzlichen Dank. Dieses Wochenende soll es angeblich dann doch etwas besser werden. Das zum einen, zum anderen habt ihr Fragen? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Bayern. Wir liegen auch in den letzten Zügen bezüglich des Wahlkampfs. Ich selber bin mich wieder am Eingrooven nach der Reha und nehme mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Ich wollte es nur vorher halt nicht erzählen. Ich war jetzt also 5 Wochen auf psychosomatischer Reha. Ich habe zu dem Thema übrigens auch einen Blogartikel geschrieben in mein Blog, weil ich dann doch etwas schockiert war, wie wahnsinnig viele Leute aus dem sozialen Bereich, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger, Lehrer, also wirklich alles, Heilerziehungspfleger, da in psychosomatischer Reha sind und auch wirklich tatsächlich auf dem Zahnfleisch gehen. Das fand ich zutiefst beeindruckend und bin eigentlich dann auch deswegen immer saurer geworden, ganz ehrlich. Ja, ansonsten ist nicht nur demnächst Bundesparteitag. Die Bayern haben dann ja im November am 11. und 12. auch ihren Landesparteitag. Da werden wir auch einiges vorzubereiten haben und Dinge tun müssen. Von daher geht bei uns die Arbeit auch nicht aus. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Berlin. Da scheint niemand da zu sein. Wenn doch, bitte jetzt melden. Berlin tut Dinge. Ja, und der nächste ist dann auch Thomas Gaul für Brandenburg. Erzähl. Ja, meine, das Unwichtigste vorweg. Morgen ist dann endlich mal wieder eine Landesvorstandssitzung. Da werden auch mal wieder Dinge besprochen, auch gerade solche Sachen, wie es mit der Pressearbeit bei uns weitergeht und Öffentlichkeitsarbeit, wo wir da auch mal Probleme haben. Man muss das zugeben. Ansonsten noch vielleicht ein bisschen Reputation. Wir hatten auf jeden Fall beschlossen, die Weiterbeschäftigung des Bundespressesprechers bis zum 31.12. zu unterstützen mit einem Betrag von 800 Euro. Hier auch nochmal der Aufruf von Brandenburg aus, auch an die anderen Landesvorstände. Überlegt euch, ob ihr das mitmacht, weil wir brauchen einen guten Bundespressesprecher und die Arbeit, die begonnen wurde, darf nicht abrupt enden. Danke. Ja, vielen Dank an dich. Habt ihr Fragen? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Bremen. Alex? Ja, nochmal ich. Auch Endspurt Bundestagswahlkampf. Die Bremer sind personell etwas besser aufgestellt als die Bremerhavener, aber die haben sich richtig, richtig reingekniet, viel gerissen. Von hier nochmal kann man die Bremer eigentlich nur loben. Also es ist eine Menge passiert für das, was an Ressourcen noch da ist. Ansonsten gibt es momentan aus Bremen auch wenig Neues zu berichten. Hier in Bremerhaven halt viel Kommunales noch nebenbei. Ansonsten, ja, wir schauen, was das Ergebnis bringt zum Bundestagswahlkampf. Alles klar, vielen Dank. Gut, damit halt, erstmal habt ihr Fragen. Habt ihr nicht? Hamburg, da sehe ich jetzt auch keinen. Ist jemand da? Auch das hört sich nicht so an. Hamburg tut Dinge. Und damit wären wir in Hessen bei unserem lieben Protter. Herzlich willkommen, Bert. Erzähl. Ja, Gude. Eigentlich nichts Besonderes. Letzte Wahlkampfaktion, das haben alle anderen auch, das haben alle anderen auch zu tun. Den üblichen Flyer-Aktionen und Infoständen. Einige Kreisverbände haben nochmal Online-Werbung in den diversen Social-Media-Kanälen eingekauft. Ansonsten, ja, Plakate, übliche Sachbeschädigung und Diebstahl überall. Das ist jetzt nichts Besonderes, leider. Ansonsten läuft gerade eine Ausschreibung für einen Programm-Landesparteitag mit Aufstellungsversammlung im nächsten Jahr. Zieltermin soll möglichst Mitte, Ende Februar 2018 sein. Ansonsten nochmal der Hinweis, am 11.11., 12.11. ist der nächste Landesparteitag, ein Wahlparteitag, Vorstandswahl. Ich schätze mal, am zweiten Tag wird es dann eher um die Frage Kuhwahles Hessen gehen. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Potter? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei MacPom. Ist jemand da? Auch das hört sich nicht so an. MacPom tut Dinge wie üblich. Und in Niedersachsen ist Adam auf einer Wahlkampfveranstaltung. Das Netz ist völlig instabil. Er grüßt uns alle recht herzlich. Und der Rest steht dann im Protokoll. Damit wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Masch, erzähl. Herr Schramm, die 13, bitte. Du solltest dich entstummen. Ich sollte mich entstummen. Moin, moin. Auch hier Wahlkampf bis Samstag hoffentlich, einschließlich bis 23.59 Uhr. Keine Ahnung, und dann werden wir Sonntag mal schauen, was uns das alles gebracht haben wird. Ganz interessant finde ich auch für euch mal zur Ansicht, in NRW gibt es jetzt eine Kandidatenkommission. Die Kandidatenkommission hat die Aufgabenstellung im Vorfeld zum Wahllandesparteitag, also zum Vorstandswahl-Landesparteitag, die Mitgliedschaft zu befragen, woran ihnen gelegen ist, was ein Vorstand alles so leisten können sollte. Hat natürlich die weitergehende Aufgabe, dann auch Bewerbungen zum Beispiel entgegenzunehmen, darzustellen im Wiki und. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte, auch wenn sich da bislang zumindest der Zuspruch in Grenzen hält, sprich sich nicht ganz so viele Menschen gemeldet haben, und ihre Vorstellung vom idealen Vorstand mitgeteilt haben. Das liegt aber sicherlich daran, dass wir alle zurzeit im Wahlkampf sind. Das war's schon. Ja, vielen Dank. Gibt's dazu Fragen? Bastian. Mhm. Ja, ich wusste nicht, ob du mich siehst. Tatsächlich habe ich eine Frage. Ich interessiere mich dafür, ob ihr das letztendlich auch in eine GO versenkt, nämlich der Form, dass nur in dem Falle, dass sich wirklich für eine Position kein Kandidat findet, ein Spontankandidat mit der üblich kurzen Vorstellungsfrist auf Landesparteitagen dann auch sich zur Wahl stellen kann. Ich frage das aus einem ganz besonderen Grund, weil mir geht es fürchterlich auf den Keks, dass Menschen sich einem gewissen Regime hier unterziehen, nämlich sich vorher zur Wahl stellen, gefragt werden, bla bla bla. Und der Rest sagt, ach, das tue ich mir gar nicht an. Ich komme nach 5 Minuten vorher wie ein Friseur und dann sollen die mich wählen oder nicht. Ja, das ist sicherlich ein Ursprung, ein Teilgrund, warum die Kandidatenkommission jetzt überhaupt existiert. Das haben viele genauso gedacht wie du. Da kommt einer, der hat die Haare schön und der wird's dann. Allerdings, ob wir das in eine GO verbannen, hat ja dann letztlich der Landesparteitag zu entscheiden. Wir würden eine demgemäße GO vorschlagen und auch mit ankündigen, wenn aber denn die Versammlung sich zu was anderem entscheidet, weil Alternativvorschläge vorliegen oder frisch gemacht werden, ist es Sache der Versammlung. Ja, das ist der Plan. Und im Vorschlag der Kandidatenkommission steht auch ganz klar drin, Spontankandidaturen ausschließlich dann, wenn kein anderer Kandidat zur Verfügung steht. Okay, weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Ich habe noch einen Nachtrag zu Niedersachsen. Das möchte ich nämlich tatsächlich ganz gerne noch hier in die große Runde werfen. Jetzt letzte Woche ist tatsächlich plötzlich und völlig unerwartet Angelo Perriello gestorben. Ich weiß nicht, wie viele von euch ihn gekannt haben. Ich habe ihn gekannt. Er war ein Wahnsinnspirat. Ich bin da sehr, sehr traurig drüber. Die Niedersachsen sind auch sehr traurig. Und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte, auch für den Landesverband, weil Angelo sehr, sehr viel getan hat und ein wirklich guter, guter Kumpel war. Okay, damit gehe ich dann jetzt weiter zu Rheinland-Pfalz. Jürgen. Da steht eigentlich alles drin, wie bei den anderen auch. Der Wahlkampf läuft, liegt in den letzten Zügen. Die letzten Plakate sind heute nochmal gehangen worden. Ich kann nur sagen, wenn man das macht, so eine Woche vorher ist gar nicht schlecht, weil es gibt gute Lücken, die entweder der Wind oder Vandalismus gerissen haben und da kann man schön was reinhängen. Ja, am Wochenende noch ein paar Infostände und dann wird noch geflyert. Letztes Wochenende haben wir in mehreren Städten eine ganz gute Resonanz gehabt. Wir werden zwar als Idealisten oft bezeichnet, aber finde ich gar nicht so schlimm. Auch Idealisten ist eigentlich gar nicht schlecht. Ne? So, ich mache das jetzt mal ein bisschen pragmatisch. Sachsen-Anhalt, da steht drin, der Ingolf ist in einem anderen Mumble und hat keine wesentlichen Neuigkeiten. Und da gibt's jetzt einen Sammelaufruf in Richtung Saarland. Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Jemand da? Okay, die tun Dinge. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Bei Gernot steht heute nichts drin. Ich sehe ihn auch nicht. Dann gehe ich davon aus, dass er Dinge tut. Damit wären wir dann bei Michael Berndt, der noch in Berlin ist. Unter anderem Termin mit Bund UBA. Und dann haben wir Landwirtschaft. Die Annette habe ich schon gesehen. Annette, sprich. Ja, hallo. Ja, ich habe nur kurz die Raumzusage gekriegt. Bei der Kreisvolkshochschule können wir zusammen mit ABL diese Ausstellung machen ab dem 16. November allerdings erst, aber das macht, finde ich, gar nichts, weil wir wollen ja zeigen, dass wir und dass es uns auch nach der Wahl um gescheite Politik geht und dass wir da und einfach ist mir wichtig, die Zusammenarbeit mit der ABL aufzufrischen. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht. Okay, vielen Dank. So, jetzt gibt's einen Sammelaufruf. Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, Drogen- und Suchtpolitik, Flüchtlingspolitik. Jemand da? Na guck, ist keiner da. Sie tun alle Dinge, das war zu erwarten. Wir haben ja schließlich wirklich jetzt dann am Sonntag die Bundestagswahl. Okay, damit wären wir dann bei Sonstiges. Und da stehen schon Dinge drin. Wer hat das denn geschrieben? Isan, komm mal ans Mikro. Kuckuck. Kuckuck. Also, ich würde gerne was bezüglich der Bundespresse sagen. Zum einen, wir brauchen dringend beim Bundesparteitag Helfer. Speziell der Pascal Hesse braucht Betreuer für die Pressevertreter. Und was ich gerne noch sagen würde, einfach um das mal zu erwähnen. Wir sind im Bundespresseteam total offen für jeden, der mithelfen möchte. Wir sind auch nicht Pakis Peer Group, sondern wir sind die Peer Group der Piraten. Und das heißt, wir stehen jetzt nicht einfach blind gehorsam hinter Paki, sondern wir machen, was nötig ist, um die Partei voranzubringen. Das möchte ich einfach ganz gerne mal loswerden, weil in letzter Zeit es öfters verschiedentlich geheißen hat, Pakis Peer Group. Nein, das ist nicht so. Ich hoffe, ihr könnt mir das glauben. Und vielleicht habt ihr ja jetzt ein bisschen mehr Mut, um uns zu helfen. Wir wären da wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, vielen Dank. Stürmte es mal wieder Shit, ja? Ja, so ab und zu tut es das, ja. Nun denn, lächeln und atmen, würde ich mal sagen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Info. Ja, tragt euch fleißig ein. Das Pad ist verlinkt in Zeile 220 in unserem Mumble-Pad hier. Okay, gibt es Sonstiges? Ja, ich habe noch eine Frage dann zur Presse. Gibt es dann da sicherlich noch eine andere Adresse an, oder eine andere Stelle, an die man sich meldet, wenn man mitarbeiten möchte oder kann oder was auch immer? Wie eine andere Stelle. Ja, du kannst unter anderem an Presse@ schreiben, also das funktioniert auch. Du kannst auch montags um 20 Uhr da sein, einfach sagen, ich bin dabei, das geht alles. Also es gibt verschiedene Wege. Okay. Okay. Weiteres Sonstiges? Gut, damit wären wir bei den Informationen. Die Marina Kassel wird stattfinden vom 26. bis zum 28.01.2018. Merkt euch bitte den Termin schon mal vor. Des Weiteren gibt es nach wie vor eine Koordinatorenkonferenz, die eine eigene Website hat. Der nächste Termin ist dann der 6.10. um 21 Uhr. Es gibt einen neuen Rhythmus, jeweils den ersten und dritten Freitag im Monat. Ansonsten gibt es auch noch einen Mumble-Kalender, dafür ist auch noch ein Werbeblock drin. Wer Hilfe und Unterstützung braucht, meldet sich bitte bei Yoshi Bear. Dann ist hier noch die Info an alle LVs zum Thema Presse und Social Media. Auf jeden Fall dann die Ansprechpartner an die SG Presse vermitteln. Ja, und dann habe ich jetzt noch die Frage, ob noch jemand Worte von bleibendem Wert hat. Das hört sich nicht so an. Dann schließe ich diese Sitzung jetzt heute um 20.30 Uhr, bedanke mich bei allen Anwesenden. Und bedanke mich auch bei allen für die Berichte und wünsche euch noch einen ganz entzückend schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.